1. Nachdem wir unschweren Herzens von den Altesten getrennt hatten, setzten wir uns ihr Reis auf direktem Weg nach Kosfort, erreichten am folgenden Tag Rhodos und gelangten schließlich nach Patara. 2. Dort entdeckten wir ein Schiff, das für die Überfahrt nach Phönizien bereitstand, woraufhin wir an Bord Jinjen und die Reis fortsetzten. 3. Wir passierten Zypern auf der linken Seite und steuerten Syrien an. Bis wir schließlich in Tyrus anlegten, da das Schiff dort sein lad und loschen must. 4. In Tyrus suchten wir die örtlichen Jünger auf und blieben 7 Tage bei ihnen, dies warnten Paulus durch ein Eingebung des Geists darver, nach Jerusalem weiterzureisen. 5. Als unser Aufenthalt jedoch indeed, begleiteten uns allgläubigen mitsamtieren Frauen und Kindern aus der Stadt hinaus am Strand, wo wir gemeinsam nieten und beteten. 6. Nach einem herzlichen Abschied bestiegen wir das Schiff, waren die einheimischen Brüder und Schwestern wieder in ihr Hause zurückkehrten. 7. Wir setzten uns ihr Seereis von Tyrus fort und gelangten nach Ptolemy, wo wir die dortigen Glaubensgeschwister begrüßten und einen Tag bei ihnen verbrachten. 8. Am nächsten Tag reisten wir weiter nach Caesarea und kehrten im Haus des Evangelisten Philippus ein, der einer der 7 Diakone war, und blieben bei ihm. 9. Philippus hat via unverheiratet Tochter, die Gabe der Prophetie besassen und regelmäßig gottliche Botschaften verkündeten. 10. Warend unsers Martagigen Aufenthalts traf ein Prophet namens Agabus aus Juda ein, uns zu besuchen. 11. Nahm den Gürtel des Paulus, fesselt sich damit selbst den Handen und Fassen und erklärt, der Heilige Geist kundigeren, dass die Juden in Jerusalem den Besitzer Diocese Gürtels ebenso binden und den Heiden ausliefen werden. 12. Als wir dies prophesying horten, versuchten sowohl wir als auch die Einheimischen unter Tranen, Paulus von seinem Vorhaben abzubringen, nach Jerusalem zu gehen. 13. Paulus erwidet jedoch entschlossen, dass weinen im das Haus Bresch, aber beret es ei, für den Namen des Herrn Jesus nicht nur gefesselt zu werden, sondern in Jerusalem sogar zu sterben. 14. Da sich nicht am Stimmen ließ, akzeptierten wir seine Entscheidung schließlich mit den Worten, dass der Will des Herrn geschehen moge. 15. Nach Ablauf dieser Tage schlossen wir uns ihr Vorbereitungen ab und begannen den Aufstieg nach Jerusalem. 16. Einige Jünger aus Caesarea begleiteten uns und führten uns zum Nason aus Zypern, einem langjährigen Jünger, bei dem wir unterkommen sollten. 17. Bei unserer Ankunft in Jerusalem wurden wir von den dortigen Brüdern und Schwestern mit großer Freude empfangen. 18. Am nächsten Tag begab sich Paulus in unserer Begleitung zu Jakobus, wo bei auch Altesten der Gemeinde anwesend waren. 19. Nachdem sie begrüßt hat, berichtet ausführlich über die Ereignis, die Gott durch seinen Dienst unter den nichtjüdischen Volken bewirkt hat. 20. Die Zuhörer priesen Gott für diesen Bericht, wiesen Paulus jedoch darauf hin, dass es unter den Juden tausend Gläubige gibt, die all streng auf die Einhaltung des Gesetzes achteten. 21. Man habe ihnen jedoch berichtet, dass Paulus die unter den Heiden lebenden Juden lehr, sich von den Traditionen des Mos abzuwenden, eierkinder nicht zu beschneiden und die jüdischen Brosch zu ignorieren. 22. Die Situation zu klaren, muss man handeln, da die Nachricht von seiner Ankunft zweifellos die gesamte Gemeinschaft erreichen wird. 23. Sie rieten im daher, ihrem Vorschlag zu folgen, es gibt via Mannen in der Gemeinde, die ein Gelübde abgelegt hatten. 24. Paulus sollte sich gemeinsam mit ihnen dem Reinigungsritual untersehen und die Kosten übernehmen, damit sie sich das Haupt scheren lassen konnten, so wird jeder erkennen, dass die Gerucht falsch seien und er selbst das Gesetz befolge. 25. Bezüglich der Gläubig gewordenen Heiden erinnerten sie daran, dass bereit schriftlich festgelegt worden war, dass die sich lediglich von Gottsen opfen, blatt. Erstigtum und ansatzt Fernholten sollten. 26. Paulus willigte ein, nahm die Männer am nächsten Tag zu sich und begab sich nach der Reinigung in den Tempel, das Ende der Reinigungsfrist und die bevorstehenden Opfergaben anzumelden. 27. Als die 7 Tage fast vorüber waren, entdeckten in Juden aus der Provinz Asia im Tempel, woraufhin sie die Mensch aufhetzten und in gewaltsam ergriffen. 28. SIE Riefen die Männer Israels zur Hilfe und Beskuldigten Paulus, überulgigen das Volk, das Gesetzen den Tempel zu lehren soe Griechen in das Heiligtum gebracht zu haben, diesen Heiligen Ort zu entweihen. 29. Dieser Vorwurf beruht auf der Annahme, Paulus habe den Epheser Trophimus, den SIE zuvor mit ihm in der Stadt gesehen hatten, unerlaubterweise in den Tempel geführt. 30. Infolgedessen geriet die gesamte Stadt in Aufruhr, ein Menschenmensch lief zusammen, zert Paulus aus dem Tempel und Schloss unmittelbar danach die Tor. 31. Während SIE versuchten, in zu Toten, erhielt der Oberst der römischen Kohort die Nachricht, dass sich ganz Jerusalem in einem Zustand des Aufruhrs befind. 32. Erruchte sofort mit Soldaten und Hauptleuten aus, als die Mensch den Kommandanten und die Truppen sah, horten SIE auf, Paulus zu schlagen. 33. Der Oberst trat heran, ließ Paulus festnehmen und ordneten, in mit zwei Ketten zu fesseln, woraufhin sich nach seiner Identität und seinen Taten erkundigt. 34. Die Mensch jedoch so laut durcheinander schrie, dass keine klaren Informationen zu erhalten waren. Befahler, den Gefangenen in die Kasern zu bringen. 35. Als Paulus die Treppe reicht, mussten die Soldaten in Aufgrund des extremen Drucks der gewalttätigen Mensch sogar trajan. 36. Die Menschenmaß folgte ihnen und forderte lautstark den Tod des Apostels, in dem SIE schrien, man soll in besiegen. 37. Kurz bevor in die Kasern geführt word, fragte Paulus den Obersten, ob ihm etwas sagen durf, woraufhin dieser in überrascht fragte, ob griechisch verstehe. 38. Der Kommandant fragte ihn, ob nicht jener Ägypterisi, der vor einiger Zeit einen Aufstand angesettelt und die Wirtosen Sicarier in die Wust geführt hat. 39. Paulus stellte jedoch klar, dass ein Jude aus Tarsus in Kilikien sei, ein Bürger einer bedeutenden Stadt, und batinstandig darum, zum Volk sprechen zu dürfen. 40. Nachdem der Oberst die Erlaubnis erteilt hat, stellte sich Paulus auf die Treppe und gab dem Volk ein Handzeichen, als schließlich Volkamin still herrschte, begann sein Ansprech in hebräischer Sprache.